1. Du hinge gen solst genor das lehren, was der gesunden und korrekten Lehr entspricht, damit die Gemindein fest und verlässlich Grundlage erholt. 2. Die Ulteren Manner sollen dazu angeholten werden, ein Nuchtens und Wordeviles leben zu führen, warend sie gleichzeitig standhaftig keet im Globen, in der Liebe und in der Jedel beweisen. 3. Ibenso Word von den Ulteren Frauen ein verholten erwartet, das ihre heiligen Berufung entspricht, wo bei sie weder anderwerliemden noch dem übermassigen Weingenes verfallen sein dürfen, sondern vielmehr das gut vermitteln sollen. 4. Dirche Vorbild sollen sie die jüngeren Frauen dazu anleiten, ein liebevoll Beziehung zu ihren Ehemannen und Kindern aufzubauen und ihre Familie verantwortung ernst zu nehmen. 5. Sie sollen zu Besonnenheit, Reinheit und einer gewissenhaften Haushaltsführung ermutigt werden, damit Dirche Vorbildliches Verhalten kein Anlass gegeben wird, das Werk Gottes herabzuwürdigen. 6. In gleicher Weise ist es notwendig, die jungen Männer zu einem besonnenen und disziplinierten Lebensstil aufzufordern, der von moralischer Integrität geprägt ist. 7. Du selbst sollst in jeder Hinsicht ein Vorbild für gute Taten sein, indem du in deiner Lehre Aufrichtigkeit und Wort zeigst, one day be Kompromiss bei der Wahrheit einzugehen. 8. Dein Wort müssen so fundiert und unangreifbar sein, dass jeder Gegner beschämt wird, weil er keinerlei sachliche Kritik an unserem Verhalten oder unserer Botschaft üben kann. 9. Die Sklaven sollen angewiesen werden, ihren Herren in allen Belangen untergeordnet zu sein und deren Ohrtungen zu erfüllen, one day be widerspruch zu leisten oder ungehorsam zu sein. 10. Anstatt Agentum zu unterschlagen, sollen sie absolut zuverlässigkeit beweisen, im auf dies Weise die Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht attraktiv und glaubwürdig erscheinen zu lassen. 11. Denn die Gnade Gottes ist nun sichtbar geworden, die allen Menschen die Möglichkeit zur Rettung bietet und ein Grundlegend Verandering in ihrem Leben bewirkt. 12. Dies Gnade erzieht uns dazu, uns konsequent von der Gottlosigkeit und den weltlichen Begierden abzuwenden, im stattdessen besonnen, gerecht und gottesfürchtig in der gegenwärtigen Welt zu leben. 13. Warend wir dies tun, warten wir erwartungsvoll auf die Erfüllung unserer Hoffnung, namlich auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. 14. Er hat sich selbst für uns hingegeben, uns von jeglicher Gesetzlosigkeit zu befreien und sich ein reines Volk zu schaffen, das ihm alleingehört und sich leidenschaftlich für gute Taten einsetzt. 15. Dies Prinzipien sollst du mit Nachdruck verkünden, die Menschen ermutigen und sie gegebenen Falls zurechtweisen, wobei du darauf achten musst, dass niemand deine Autorität missachtet.